Aber wir kommen nun auf J. Ficker zurück. Er sagte also seinen Fachgenossen, schiebt um Himmels Willen die Absonderlichkeiten der Überlieferung nicht immer praktischen Fälschern in die Schuhe, denn damit macht ihr die Rätsel nur noch unerklärlicher. Damit hat er recht. Ich rate euch, es einmal auf einem anderen Erklärungswege zu versuchen, sagt Ficker weiter. Wir wollen sehen, ob wir nicht die großen Fragezeichen besser auflösen können, wenn wir die fraglichen Stücke für echt ansehen. Er betrat diesen Weg und schrieb sein zweibändiges Buch »Beiträge zur Urkundenlehre« und fand lebhafte Zustimmung. Unter anderem entdeckte er die Lösung der sogenannten nicht einheitlichen Datierung, über die ich schon in der Fälschung der deutschen Geschichte Bericht erstattet habe. Er entrollte seinen Fachgenossen ein Bild von der stufenweisen Entstehung der mittelalterlichen Urkunden. Aber schon Sickel, die andere Autorität, hob bald warnend den Finger. Kaum waren Fickers Beiträge erschienen, so ist hier und da mit Berufung auf ihn in Folgerungen und Behauptungen über das rechte Maß hinausgegangen, so dass mir eine Mahnung zur Vorsicht am Platze zu sein scheint. Sickels Warnung ist sehr am Platze, damals und heute. Denn was hat Ficker getan? Er hat die Schwierigkeiten der urkundlichen Überlieferung nicht im geringsten leichter erklärt. Er hat die Ungeheuerlichkeiten nur von Punkt A auf Punkt B verschoben. Er hat zwar die praktischen Fälscher von der abgrundtiefen Dummheit entlastet, dafür aber alle Fülle der Borniertheit den Schreibern echter Urkunden ins verkümmerte Gehirn geladen. Die Prügelknaben der Diplomatik müssen nun die Verfasser und Schreiber der echten mittelalterlichen Urkunden spielen. Nicht um einen Deut hat Ficker die Erklärung der Urkundenrätsel erleichtert. Den einen erlösenden Weg, der aus allem Wirrwarr herausführt, hat Ficker nicht erkannt. Die Tatsache der spätmittelalterlichen gelehrten Aktion. Im Folgenden wollen wir eine Reihe zweifellos echter Urkunden kritisch ins Auge fassen. Ich bitte um Entschuldigung, wenn der Leser vom vielen Kopfschütteln schmerzhafte Halsmuskeln bekommen sollte. Erstens, Bistümer, die auf dem Monde liegen. Wenn jemand ein Haus oder Gut verschenken will, das ihm nicht gehört, so mag man diese Handlung dumm, frech oder wie sonst immer nennen. Wenn einer aber über ein Gut verfügen wollte, das gar nicht existiert, so kann man sein Tun wohl mit Fug für blödsinnig erklären. Solcher Blödsinn blüht nun wirklich in einer echten mittelalterlichen Urkunde. Man vernehme, zur Begutachtung stehen eine gefälschte Urkunde Karls des Großen, DK 270, und eine echte Urkunde Ottos des Dritten, DO 3, 215, für Aquileia. Gegenstand des echten Stückes ist die Überweisung von 6 Bistümern an den Patriarchen bzw. die Bestätigung des Besitzes. Concordia, Udine, Citanova, Rovigno, Pedena, Tersato. Die gefälschte Urkunde Karls soll ad hoc angefertigte Vorlage für das echte ottonische Diplom sein. Nur war bisher die Gedankenlosigkeit unerklärt geblieben, mit der die ottonische Kanzlei den Besitz von 3 Bistümern bestätigte, die in Wahrheit gar nicht existierten. Diese Bistümer, die auf dem Monde liegen, sind Udine, Rovigno und Tersato. Sie werden in einer echten Urkunde den Patriarchen im Besitz bestätigt. Leicht, dem wir diese Untersuchung verdanken, hat nun den Nachweis zu führen versucht, dass Rovigno ein alter, wenn auch zur Zeit Ottos des Dritten vielleicht verlassener Bischofssitz war. Ein Rezensent muss aber bekennen, ein positiver Beweis für die Existenz eines Bistums Tersato ist nicht erbracht. Sapienti sat. Zweitens, Bestätigung desselben Besitzes für 2 Rivalen. Ein nettes Stück von echten Diplomen erzählt uns H. Breslau. So wird das Kloster Pomposa im Diplom Ottos des Zweiten 281 und Diplom Ottos des Dritten 375 dem Salvatorkloster in Pavia, in den Diplomen Ottos des Dritten 330, 341 dem Erzbistum Ravenna bestätigt. Warum soll man nicht beiden Teilen eine praktische Freude machen, nicht wahr? Dann wird das Kloster 1001 nach Verzicht des Paveser Abtes im Königsgericht dem Erzstift zugesprochen. Nichtsdestoweniger erscheint es unter den Besitzungen des Salvatorklosters in dem Diplom Heinrichs II. 284 und unter den Besitzungen von Ravenna in dem Diplom Heinrichs II. 290, während es unzweifelhaft unter Heinrich II. Weder dem Paveserkloster noch dem Erzbistum gehört hat, sondern dauernd reichsunmittelbar geworden ist. Siehe Diplom Heinrichs II. 312-473. Lieber Leser, wenn du jetzt ausrufst, mein gesunder, unverschulter Verstand sagt mir, hier stimmt etwas nicht, hier stimmt einfach alles nicht, dann lass dich doch von H. Breslau wie folgt belehren. In früherer Zeit hat man dergleichen Widersprüche dadurch zu lösen versucht, dass man bald die eine, bald die andere der miteinander streitenden Urkunden für falsch erklärte. Aber daran ist bei den eben besprochenen Urkunden über Pomposa nicht zu denken. Gegen die einen so wenig wie gegen die anderen liegt ein wirklich zu begründender Verdacht vor. Also spricht eine der kleineren Autoritäten der diplomatischen Wissenschaft. Nur gut, dass wir uns gar nicht von diplomatischen Autoritäten bange machen lassen und seelenruhig unseren hausbackenen Verstande vertrauen, der uns deutlich zu verstehen gibt. Nicht die eine oder die andere Urkunde, sondern allesamt sind diese Stücke Fälschungen. Das heißt, Fiktionen der universalen Aktion. Übrigens muss das eine merkwürdige kritische Methode sein, mit der man bald die eine, bald die andere Urkunde für gefälscht beziehungsweise für zweifellos echt erklären kann. Drittens, Menschen, die noch über irdische Dinge zeugen, wenn sie schon im Grabe liegen. Um zu zeigen, wie leicht es J. Ficker gelang, gewisse Rätsel und Widersprüche in den Diplomen zu erklären, wenn er die betreffenden Stücke als echt annahm, wollen wir einige Proben aus seinen Beiträgen zur Urkundenlehre anführen. Es handelt sich dabei zuerst um die Zeugen in den späteren Königsurkunden. Wir finden nämlich in den mittelalterlichen Diplomen oft eine stattliche Reihe Namensunterschriften von Leuten, die sich als Zeugen ausgeben. 5 oder 10 oder mehr Männer unterschreiben eine Urkunde in ihrer Eigenschaft eben als Zeuge. Oder sie machen nur, wenn sie nicht schreiben können, ihre Kreuze. Was aber bezeugen diese Zeugen? Wäre ich ein Gelehrter, so könnte ich über diese Frage allein ein dickes Buch schreiben. So viele Fußangeln stellt uns nämlich diese so unschuldig aussehende Frage. Kurz und bündig gesagt, was diese Zeugen mit ihrer eigen- oder fremdhändigen Unterschrift eigentlich bezeugen wollen, das kann selbst der beschlagenste Diplomatiker nicht so einfach herausbestimmen, sondern das muss erst durch schwierige Erwägungen geklärt werden.